verbieten diese Worte jede Art von Bildern, offensichtlich nicht, weil es auch im Alten Testament selber Ausnahmen gegeben hat, wie er hier sogar ausdrücklich sagt. Sicher nicht, sondern nur jene der falschen Gottheiten, die in der Absicht gemacht sind, sie anzubeten, wie es die Götzendiener taten. Starke Verderbnis bereits des wahren Gottesdienstes, die irgendwann in der Zeit der Patriarchen dann aufgetreten ist, sich verbreitet hat. So hat auch Gott selbst dem Moses geboten, einige Bilder zu machen, wie die beiden Bilder der Cherubim auf der Bundeslade und die eherne Schlange in der Wüste. Ja, bei den Bildern der Cherubim, zwei Statuen von den Cherubim, die über der Lade gestanden sind, könnte man nur sagen, hat ja keiner gesehen, als der Hohepriester da einmal im Jahr hineingegangen ist, dem Sühneblut. Aber trotzdem, jetzt absolut wäre das Bilderverbot, hätte Gott es auch dem Moses nicht befohlen, weil die eine Schlange, die hat ja jeder gesehen oder es anschauen müssen, der geheilt, gerettet werden wollte vom Biss der Schlangen in der Wüste. Eine der Strafen, die Gott seinem, dem widerspenstigen Volk der Israeliten gesendet hat. Was ist der Aberglaube? Außerdem hat die Kirche von dem Konzil ganz klar über das Bilderverbot ausgesprochen, das im Neuen Testament aufgehoben ist, mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes, Gott sich selber ein Angesicht gegeben hat, sein eigenes Gesicht gezeigt hat, sozusagen, der menschlichen Natur Christi. Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater, wir letztens erinnert worden sind am Fest des heiligen Apostel Philippus und Jakobus.